verplant und verpeilt, daneben gestylt. So komm ich mir manchmal vor. Und vor Hoffnung gehemmt, das Zeitgefühl klemmt, mit mir selbst nicht ganz d'accord. Ich will mich beweisen und droh zu entgleisen, mit Vollgas gegen die Wand. Katastrophal, ich kenn mich nun mal und bleib entspannt. Keiner ist fehlerfrei, was ist denn schon dabei? Spinner und Spieler, Träumer und Fühler, hat diese Welt doch nie genug. Keiner ist fehlerfrei, sei es doch wie es sei. Lasst uns versprechen, auf Biegen und Brechen, wir feiern die Schwächen. Mal bin ich kein Held, kauf ein ohne Geld und verpass den letzten Flug. Die Wohnung sieht aus, nur Chaos im Haus, bin auf Übersichtsentzug. Ich stress mich und schlauch mich, verlier und verbrauch mich, auch gegen den Verstand. Dann denk ich mir ruhig, das stehen wir durch, komm bleib entspannt. Keiner ist fehlerfrei, was ist denn schon dabei? Spinner und Spieler, Träumer und Fühler, hat diese